wie sie jetzt beide zitterten vor ihm, wie sie Angst hatten, der Baron und sie, vor jeder Stunde des Zusammenseins, dem unbarmherzig harten Griff seiner Augen, je unbehaglicher sie sich fühlten, in umso satterem Wohlbehagen beglänzte sich sein Blick, umso herausfordernder wurde seine Freude. Edgar quälte die Wehrlosen jetzt mit der ganzen, fast noch tierischen Grausamkeit der Kinder. Der Baron konnte seinen Zorn noch dämmen, weil er immer hoffte, dem Buben noch einen Streich spielen zu können und nur an sein Ziel dachte. Aber sie, die Mutter, verlor immer wieder die Beherrschung. Für sie war es eine Erleichterung, ihn anschreien zu können. »Spiel nicht mit der Gabel«, fuhr sie ihn bei Tisch an. »Du bist ein unerzogener Fratz. Verdienst noch gar nicht, unter Erwachsenen zu sitzen.« Edgar lächelte nur immer, lächelte, den Kopf ein wenig schief zur Seite gelegt. Er wusste, dass dieses Schreien Verzweiflung war, und empfand Stolz, dass sie sich so verrieten. Er hatte jetzt einen ganz ruhigen Blick, wie der eines Arztes. Früher wäre er vielleicht boshaft gewesen, um sie zu ärgern, aber man lernt viel und rasch im Hass. Jetzt schwieg er, schwieg und schwieg, bis sie zu schreien begann unter dem Druck seines Schweigens. Seine Mutter konnte es nicht länger ertragen. Als sie jetzt vom Essen aufstanden und Edgar wieder mit dieser selbstverständlichen Anhänglichkeit ihnen folgen wollte, brach es plötzlich los aus ihr. Sie vergaß alle Rücksicht und spie die Wahrheit aus. Gepeinigt von seiner schleichenden Gegenwart, bäumte sie sich wie ein von Fliegen gefoltertes Pferd. »Was rennst du mir immer nach wie ein dreijähriges Kind? Ich will dich nicht immer in der Nähe haben. Kinder gehören nicht zu Erwachsenen, merkt ihr das? Beschäftige dich doch einmal eine Stunde mit dir selbst. Lies etwas oder tu, was du willst. Lass mich in Ruhe. Du machst mich nervös mit deinem Herumschleichen, deiner widerlichen Verdrossenheit.« Endlich hatte er es ihr entrissen, das Geständnis. Edgar lächelte, während der Baron und sie jetzt verlegen schienen. Sie wandte sich ab und wollte weiter, wütend über sich selbst, dass sie ihr Unbehagen dem Kind eingestanden hatte. Aber Edgar sagte nur kühl, »Papa will nicht, dass ich allein hier herumgehe. Papa hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich nicht unvorsichtig bin und bei dir bleibe.« Er betonte das Wort »Papa«, weil er damals bemerkt hatte, dass es eine gewisse lähmende Wirkung auf die beiden übte. Auch sein Vater musste also irgendwie verstrickt sein in dieses heiße Geheimnis. Papa musste irgendeine geheime Macht über die beiden haben, die er nicht kannte, denn schon die Erwähnung seines Namens schien ihnen Angst und Unbehagen zu bereiten. Auch diesmal entgegneten sie nichts. Sie streckten die Waffen, die Mutter ging voran, der Baron mit ihr. Hinter ihnen kam Edgar, aber nicht demütig wie ein Diener, sondern hart, streng und unerbittlich wie ein Wächter. Unsichtbar klirrte er mit der Kette, an der sie rüttelten und die nicht zu zersprengen war. Der Hass hatte seine kindische Kraft gestählt. Er, der Unwissende, war stärker als sie beide, denen das Geheimnis die Hände band. Die Lügner. Aber die Zeit drängte. Der Baron hatte nur mehr wenige Tage, und die wollten genützt sein. Widerstand gegen die Hartnäckigkeit des gereizten Kindes war, das fühlten sie vergeblich, und so griffen sie zum letzten, zum schmählichsten Ausweg, zur Flucht, um nur für eine oder zwei Stunden seiner Tyrannei zu entgehen. »Gib diese Briefe rekommandiert zur Post«, sagte die Mutter zu Edgar. Sie standen beide in der Hall, der Baron sprach draußen mit einem Fiaker. Misstrauisch übernahm Edgar die beiden Briefe. Er hatte bemerkt, dass früher ein Diener irgendeine Botschaft seiner Mutter übermittelt hatte. Bereiteten sie am Ende etwas gemeinsam gegen ihn vor? Er zögerte. »Wo erwartest du mich?« »Hier, bestimmt?« »Ja.« »Dass du aber nicht weggehst, du wartest also hier in der Hall auf mich, bis ich zurückkomme.« Er sprach im Gefühl seiner Überlegenheit mit seiner Mutter schon befehlshaberisch. Seit vorgestern hatte sich viel verändert. Dann ging er mit den beiden Briefen. An der Tür stieß er mit dem Baron zusammen. Er sprach ihn an, zum ersten Mal seit zwei Tagen. »Ich gebe nur die zwei Briefe auf. Meine Mama wartet auf mich, bis ich zurückkomme. Bitte gehen Sie nicht früher fort.« Der Baron drückte sich rasch vorbei. »Ja, ja, wir warten schon.« Edgar stürmte zum Postamt. Er musste warten. Ein Herr vor ihm hatte ein Dutzend langweiliger Fragen. Endlich konnte er sich des Auftrags entledigen und rannte sofort mit den Rezipissen zurück. Und kam eben zurecht, um zu sehen, wie seine Mutter und der Baron im Fiaker davonfuhren. Er war starr vor Wut. Fast hätte er sich niedergebückt und ihnen einen Stein nachgeschleudert. Sie waren ihm also doch entkommen, aber mit einer wie gemeinen, wie schurkischen Lüge. Dass seine Mutter log, wusste er seit gestern. Aber dass sie so schamlos sein konnte, ein offenes Versprechen zu missachten, das zerriss ihm ein letztes Vertrauen. Er verstand das ganze Leben nicht mehr, seit er sah, dass die Worte, hinter denen er die Wirklichkeit vermutet hatte, nur farbige Blasen waren, die sich blähten und in nichts zersprangen. Aber was für ein furchtbares Geheimnis musste das sein, das erwachsene Menschen so weit trieb, ihn, ein Kind, zu belügen, sich wegzustehlen wie Verbrecher. In den Büchern, die er gelesen hatte, mordeten und betrogen die Menschen, um Geld zu gewinnen oder Macht oder Königreiche. Was aber war hier die Ursache? Was wollten diese beiden? Warum versteckten sie sich vor ihm? Was suchten sie unter 100 Lügen zu verhüllen? Er zermarterte sein Gehirn. Dunkel spürte er, dass dieses Geheimnis der Riegel der Kindheit sei, dass es erobert zu haben bedeutete, erwachsen zu sein. Endlich, endlich ein Mann. Oh, es zu fassen. Aber er konnte nicht mehr klar denken. Die Wut, dass sie ihm entkommen waren, verbrannte und verqualmte ihm den klaren Blick. Er lief hinaus in den Wald. Gerade konnte er sich noch ins Dunkel retten, wo ihn niemand sah. Und da brach es heraus in einem Strom heißer Tränen. Lügner, Hunde, Betrüger, Schurken! Er musste diese Worte laut herausschreien, sonst wäre er erstickt. Die Wut, die Ungeduld, der Ärger, die Neugier, die Hilflosigkeit und der Verrat der letzten Tage im kindischen Kampf, im Wahn seiner Erwachsenheit niedergehalten, sprengten jetzt die Brust und wurden Tränen. Es war das letzte Weinen seiner Kindheit, das letzte wildeste Weinen. Zum letzten Mal gab er sich weibisch hin an die Wollust der Tränen. Er weinte in dieser Stunde fassungsloser Wut alles aus sich heraus. Vertrauen, Liebe, Gläubigkeit, Respekt. Seine ganze Kindheit. Der Knabe, der dann zum Hotel zurückging, war ein anderer. Er war kühl und handelte vorbedacht. Zunächst ging er in sein Zimmer, wusch sorgfältig das Gesicht und die Augen, um den beiden nicht den Triumph zu gönnen, die Spuren seiner Tränen zu sehen. Dann bereitete er die Abrechnung vor und wartete geduldig, ohne jede Unruhe. Die Hall war recht gut besucht, als der Wagen mit den beiden Flüchtigen draußen wieder hielt. Ein paar Herren spielten Schach, andere lasen ihre Zeitung, die Damen plauderten. Unter ihnen hatte reglos, ein wenig blass, mit zitternden Blicken, das Kind gesessen. Als jetzt seine Mutter und der Baron zur Türe hereinkamen, ein wenig geniert, ihn so plötzlich zu sehen und schon die vorbereitete Ausrede stammeln wollten, trat er ihnen aufrecht und ruhig entgegen und sagte herausfordernd: »Herr Baron, ich möchte Ihnen etwas sagen.« Dem Baron wurde es unbehaglich. Er kam sich irgendwie ertappt vor. »Ja, ja, später, gleich.« Aber Edgar warf die Stimme hoch und sagte hell und scharf, dass alle rings es hören konnten: »Ich will aber jetzt mit Ihnen reden. Sie haben sich niederträchtig benommen, Sie haben mich angelogen. Sie wussten, dass meine Mama auf mich wartet und sind Edgar!« schrie die Mutter, die alle Blicke auf sich gerichtet sah und stürzte gegen ihn los. Aber das Kind kreischte jetzt, da es sah, dass sie seine Worte überschreien wollten. Plötzlich gellend auf: »Ich sage es Ihnen nochmals vor allen Leuten, Sie haben infam gelogen und das ist gemein, erbärmlich!« Der Baron stand blass. Die Leute starrten auf. Einige lächelten. Die Mutter packte das vor Erregung zitternde Kind zu: »Komm sofort auf dein Zimmer, oder ich prügle dich hier vor allen Leuten«, stammelte sie heiser. Edgar aber war schon wieder ruhig. Es tat ihm leid, so leidenschaftlich gewesen zu sein. Er war unzufrieden mit sich selbst, denn eigentlich wollte er ja den Baron kühl herausfordern. Aber die Wut war wilder gewesen als sein Wille. Ruhig, ohne Hast, wandte er sich zur Treppe. »Entschuldigen Sie, Herr Baron, seine Ungezogenheit. Sie wissen ja, er ist ein nervöses Kind«, stotterte sie noch, verwirrt von den ein wenig hämischen Blicken der Leute, die sie ringsum anstarrten. Nichts in der Welt war ihr fürchterlicher als Skandal, und sie wusste, dass sie nun Haltung bewahren musste. Statt gleich die Flucht zu ergreifen, ging sie zuerst zum Portier, fragte nach Briefen und anderen gleichgültigen Dingen und rauschte dann hinauf, als ob nichts geschehen wäre. Aber hinter ihr wisperte ein leises Kielwasser von Zischeln und unterdrücktem Gelächter. Unterwegs verlangsamte sich ihr Schritt. Sie war immer ernsten Situationen gegenüber hilflos und hatte eigentlich Angst vor dieser Auseinandersetzung. Dass sie schuldig war, konnte sie nicht leugnen. Und dann, sie fürchtete sich vor dem Blick des Kindes, diesem neuen, fremden, so merkwürdigen Blick, der sie lähmte und unsicher machte. Aus Furcht beschloss sie, es mit Milde zu versuchen, denn bei einem Kampf war, das wusste sie, dieses gereizte Kind jetzt der Stärkere. Leise klinkte sie die Türe auf. Der Bub saß da, ruhig und kühl. Die Augen, die er zu ihr aufhob, waren ganz ohne Angst, verrieten nicht einmal Neugierde. Er schien sehr sicher zu sein. »Edgar«, begann sie möglichst mütterlich, »was ist dir eingefallen? Ich habe mich geschämt für dich. Wie kann man nur so ungezogen sein, schon gar als Kind, zu einem Erwachsenen? Du wirst dich dann sofort beim Herrn Baron entschuldigen.« Edgar schaute zum Fenster hinaus. »Das Nein«, sagte er gleichsam zu den Bäumen gegenüber. Seine Sicherheit begann sie zu befremden. »Edgar«, »was geht denn vor mit dir? Du bist ja ganz anders als sonst. Ich kenne mich gar nicht mehr in dir aus. Du warst doch sonst immer ein kluges, artiges Kind, mit dem man reden konnte. Und auf einmal benimmst du dich so, als sei der Teufel in dich gefahren. Was hast du denn gegen den Baron? Du hast ihn doch sehr gern gehabt. Er war immer so lieb gegen dich. Ja, weil er dich kennenlernen wollte.« Ihr wurde unbehaglich. »Unsinn! Was fällt dir ein? Wie kannst du so etwas denken?« Aber da fuhr das Kind auf. »Ein Lügner ist er, ein falscher Mensch. Was er tut, ist Berechnung und Gemeinheit. Er hat dich kennenlernen wollen, deshalb war er freundlich zu mir und hat mir einen Hund versprochen. Ich weiß nicht, was er dir versprochen hat und warum er zu dir freundlich ist, aber auch von dir will er etwas, Mama, ganz bestimmt. Sonst wäre er nicht so höflich und freundlich. Er ist ein schlechter Mensch, er lügt. Sieh ihn dir nur einmal an. Wie falsch er immer schaut. Oh, ich hasse ihn, diesen erbärmlichen Lügner, diesen Schurken. Aber Edgar, wie kann man so etwas sagen?« Sie war verwirrt und wusste nicht zu antworten. In ihr regte sich ein Gefühl, das dem Kind Recht gab. »Ja, er ist ein Schurke. Das lasse ich mir nicht ausreden. Das musst du selbst sehen. Warum hat er denn Angst vor mir? Warum versteckt er sich vor mir? Weil er weiß, dass ich ihn durchschaue. Dass ich ihn kenne, diesen Schurken. Wie kann man so etwas sagen? Wie kann man so etwas sagen?« Ihr Gehirn war ausgetrocknet, nur die Lippen stammelten blutlos immer wieder die beiden Sätze. Sie begann jetzt plötzlich eine furchtbare Angst zu haben und wusste eigentlich nicht, ob vor dem Baron oder vor dem Kind. Edgar sah, dass seine Mahnung Eindruck machte, und es verlockte ihn, sie zu sich herüberzureißen, einen Genossen zu haben im Hasse, in der Feindschaft gegen ihn. Weich ging er auf seine Mutter zu, umfasste sie, und seine Stimme wurde schmeichlerisch vor Erregung. »Mama«, sagte er, »du musst es doch selbst bemerkt haben, dass er nichts Gutes will. Er hat dich ganz anders gemacht. Du bist verändert und nicht ich. Er hat dich aufgehetzt gegen mich, nur um dich allein zu haben. Sicher will er dich betrügen. Ich weiß nicht, was er dir versprochen hat. Ich weiß nur, er wird es nicht halten. Du solltest dich hüten vor ihm. Wer einen belügt, belügt auch den anderen. Er ist ein böser Mensch, dem man nicht trauen soll.« Diese Stimme, weich und fast in Tränen, klang wie aus ihrem eigenen Herzen. In ihr war seit gestern ein Missbehagen erwacht, das ihr dasselbe sagte, eindringlicher und eindringlicher. Aber sie schämte sich, dem eigenen Kinde Recht zu geben und rettete sich, wie viele, aus der Verlegenheit eines überwältigenden Gefühls in die Rauheit des Ausdrucks. Sie reckte sich auf. »Kinder verstehen so etwas nicht. Du hast in solche Sachen nicht reinzureden. Du hast dich anständig zu benehmen, das ist alles.« Edgars Gesicht fror wieder kalt ein. »Wie du meinst«, sagte er hart, »ich habe dich gewarnt. Also du willst dich nicht entschuldigen, nein.« Sie standen sich schroff gegenüber. Sie fühlte, es ging um ihre Autorität. »Dann wirst du hier oben speisen, allein, und nicht eher an unseren Tisch kommen, bis du dich entschuldigt hast. Ich werde dich noch manieren, lehren. Du wirst dich nicht vom Zimmer rühren, bis ich es dir erlaube. Hast du verstanden?« Edgar lächelte. Dieses tückische Lächeln schien schon mit seinen Lippen verwachsen zu sein. Innerlich war er zornig gegen sich selbst. Wie töricht von ihm, dass er wieder einmal sein Herz hatte entlaufen lassen und sie, die Lügnerin, noch warnen wollte. Die Mutter rauschte hinaus, ohne ihn noch einmal anzusehen. Sie fürchtete diese schneidenden Augen. Das Kind war ihr unbehaglich geworden, seit sie fühlte, dass es seine Augen offen hatte und ihr gerade das sagte, was sie nicht wissen und nicht hören wollte. Schreckhaft war es ihr, eine innere Stimme, ihr Gewissen, abgelöst von sich selber, als Kind verkleidet, als ihr eigenes Kind, herumgehen und sie warnen, sie verhöhnen zu sehen. Bisher war dieses Kind neben ihrem Leben gewesen, ein Schmuck, ein Spielzeug, irgendein Liebes und Vertrautes, manchmal vielleicht eine Last, aber immer etwas, das in derselben Strömung, im gleichen Takt ihres Lebens lief. Zum ersten Mal bäumte sich das heute auf und trotzte gegen ihren Willen. Etwas wie Hass mischte sich jetzt immer in die Erinnerung an ihr Kind. Aber dennoch, jetzt, da sie die Treppe ein wenig müde niederstieg, klang die kindische Stimme aus ihrer eigenen Brust: »Du solltest dich hüten vor ihm.« Die Mahnung ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Da glänzte ihr im Vorüberschreiten ein Spiegel entgegen. Fragend blickte sie hinein, tiefer und immer tiefer, bis sich dort die Lippen leise lächelnd auftaten und sich rundeten wie zu einem gefährlichen Wort. Noch immer klang von innen die Stimme, aber sie warf die Achseln hoch, als schüttelte sie all diese unsichtbaren Bedenken von sich herab, gab dem Spiegel einen hellen Blick, raffte das Kleid und ging hinab mit der entschlossenen Geste eines Spielers, der sein letztes Goldstück klingend über den Tisch rollen lässt. Spuren im Mondlicht. Der Kellner, der Edgar das Essen in seinen Stubenarrest gebracht hatte, schloss die Türe, hinter ihm knackte das Schloss. Das Kind fuhr wütend auf. Das war offenbar im Auftrag seiner Mutter geschehen, dass man ihn einsperrte wie ein bösartiges Tier. Finster rang es sich aus ihm. Was geschieht nun da drunten, während ich hier eingeschlossen bin? Was mögen die beiden jetzt bereden? Geschieht am Ende jetzt dort das Geheime und ich muss es versäumen? Oh, dieses Geheimnis, das ich immer und überall spüre, wenn ich unter Erwachsenen bin, vor dem sie die Türe zuschließen in der Nacht, dass sie in leises Gespräch versenken, trete ich unversehens herein. Dieses große Geheimnis, das mir jetzt seit Tagen nahe ist, hart vor den Händen, und das ich noch immer nicht greifen kann. Was habe ich nicht schon getan, um es zu fassen? Ich habe Papa damals Bücher aus dem Schreibtisch gestohlen und sie gelesen. Und alle diese merkwürdigen Dinge waren darin, nur dass ich sie nicht verstand. Es muss irgendwie ein Siegel daran sein, das erst abzulösen ist, um es zu finden. Vielleicht in mir, vielleicht in den anderen. Ich habe das Dienstmädchen gefragt, sie gebeten, mir diese Stellen in den Büchern zu erklären, aber sie hat mich ausgelacht. Furchtbar, Kind zu sein, voll von Neugier und doch niemand fragen zu dürfen, immer lächerlich zu sein vor diesen Großen. Als ob man etwas Dummes oder Nutzloses wäre, aber ich werde es erfahren. Ich fühle, ich werde es jetzt bald wissen. Ein Teil ist schon in meinen Händen, und ich will nicht früher ablassen, ehe ich das Ganze besitze. Er horchte, ob niemand käme. Ein leichter Wind flog draußen durch die Bäume und brach den starren Spiegel des Mondlichtes zwischen dem Geäste in 100 schwanke Splitter. Es kann nichts Gutes sein, was die beiden vorhaben. Sonst hätten sie nicht solche erbärmliche Lügen gesucht, um mich fortzukriegen. Gewiss, sie lachen jetzt über mich, die Verfluchten, dass sie mich endlich los sind. Aber ich werde zuletzt lachen. Wie dumm von mir, mich hier einsperren zu lassen, ihnen eine Sekunde Freiheit zu geben, statt an ihnen zu kleben und jede ihrer Bewegungen zu belauschen. Ich weiß, die Großen sind ja immer unvorsichtig. Und auch sie werden sich verraten. Sie glauben immer von uns, dass wir noch ganz klein sind und abends immer schlafen. Sie vergessen, dass man sich auch schlafend stellen kann. und lauschen, dass man sich dumm geben kann und sehr klug sein. Jüngst, wie meine Tante ein Kind bekam, haben sie es lange vorausgewusst und sich nur vor mir verwundert gestellt, als seien sie überrascht worden. Aber ich habe es auch gewusst, denn ich habe sie reden gehört vor Wochen am Abend, als sie glaubten, ich schliefe. Und so werde ich auch diesmal sie überraschen, diese Niederträchtigen. Oh, wenn ich durch die Türe spähen könnte, sie heimlich jetzt beobachten, während sie sich sicher wähnen. Sollte ich nicht vielleicht läuten jetzt, dann käme das Mädchen, sperrte die Tür auf und fragte, was ich wollte. Oder ich könnte poltern, könnte Geschirr zerschlagen. Dann sperrte man auch auf und in dieser Sekunde könnte ich hinausschlüpfen und sie belauschen. Aber nein, das will ich nicht. Niemand soll sehen, wie niederträchtig sie mich behandeln. Ich bin zu stolz dazu. Morgen will ich es Ihnen schon heimzahlen. Unten lachte eine Frauenstimme. Edgar schrak zusammen. Das könnte seine Mutter sein. Die hatte ja Grund zu lachen, ihn zu verhöhnen, den kleinen, hilflosen, hinter dem man den Schlüssel abdrehte, wenn er lästig war, den man in den Winkel warf, wie ein Bündel nasser Kleider. Vorsichtig beugte er sich zum Fenster hinaus. Nein, sie war es nicht, sondern fremde, übermütige Mädchen, die einen Burschen neckten. Da, in dieser Minute, bemerkte er, wie wenig hoch sich eigentlich sein Fenster über die Erde erhob, und schon kaum, dass er's merkte, war der Gedanke da, hinausspringen, jetzt, wo sie sich ganz sicher wähnten, sie belauschen. Er fieberte vor Freude über seinen Entschluss. Ihm war, als hielte er damit das große, das funkelnde Geheimnis der Kindheit in den Händen. »Hinaus! Hinaus!« zitterte es in ihm. Gefahr war keine. Menschen gingen nicht vorüber. Und schon sprang er. Es gab ein leises Geräusch von knirschendem Kies, das keiner vernahm. In diesen 2 Tagen war ihm das Beschleichen, das Lauern zur Lust seines Lebens geworden. Und Wollust fühlte er jetzt, gemengt mit einem leisen Schauer von Angst, als er auf ganz leisen Sohlen um das Hotel schlich, sorgsam den stark ausstrahlenden Widerschein der Lichter vermeidend. Zunächst blickte er die Wange vorsichtig an die Scheibe pressend in den Speisesaal. Ihr gewohnter Platz war leer. Er spähte dann weiter von Fenster zu Fenster. Ins Hotel selbst wagte er sich nicht hinein, aus Furcht, er könnte ihnen zwischen den Gängen unversehens in den Weg laufen. Nirgends waren sie zu finden. Schon wollte er verzweifeln, da sah er 2 Schatten aus der Türe vorfallen, und er zuckte zurück und duckte sich in das Dunkel. Seine Mutter mit ihrem nun unvermeidlichen Begleiter heraustreten. Gerade war er also zurechtgekommen. »Was sprachen Sie?« Er konnte es nicht verstehen, sie redeten leise, und der Wind rumorte zu unruhig in den Bäumen. Jetzt aber zog deutlich ein Lachen vorüber, die Stimme seiner Mutter. Es war ein Lachen, das er an ihr gar nicht kannte, ein seltsam scharfes, wie gekitzeltes, gereiztes, nervöses Lachen, das ihn fremd anmutete und vor dem er erschrak. Sie lachte. Also konnte es nichts Gefährliches sein, nicht etwas ganz Großes und Gewaltiges, das man vor ihm verbarg. Edgar war ein wenig enttäuscht. »Aber warum verließen Sie das Hotel? Wohin gingen Sie jetzt allein in der Nacht? Hoch oben mussten mit riesigen Flügeln Winde dahinstreifen, denn der Himmel, eben noch rein und mondklar, wurde jetzt dunkel. Schwarze Tücher von unsichtbaren Händen geworfen, wickelten manchmal den Mond ein, und die Nacht wurde dann so undurchdringlich, dass man kaum den Weg sehen konnte, um bald wieder hell zu glänzen, wenn sich der Mond befreite.« Silber floss kühl über die Landschaft. Geheimnisvoll war dieses Spiel zwischen Licht und Schatten und aufreizend wie das Spiel einer Frau mit Blöße und Verhüllungen. Gerade jetzt entkleidete die Landschaft wieder ihren blanken Leib. Edgar sah schräg über dem Weg die wandelnden Silhouetten, oder vielmehr die eine, denn so aneinander gepresst gingen sie, als drängte sie eine innere Furcht zusammen. Aber wohin gingen sie jetzt, die beiden? Die Föhren ächzten, es war eine unheimliche Geschäftigkeit im Wald, als wühlte die wilde Jagd darin. »Ich folge ihnen«, dachte Edgar, »sie können meinen Schritt nicht hören in diesem Aufruhr von Wind und Wald.« Und er sprang, indes die unten auf der breiten, hellen Straße gingen, oben im Gehölz von einem Baum zum anderen, leise weiter, von Schatten zu Schatten. Er folgte ihnen, zäh und unerbittlich, segnete den Wind, der seine Schritte unhörbar machte, und verfluchte ihn, weil er ihm immer die Worte von drüben wegtrug. Nur einmal Wenn er hätte ihr Gespräch hören können, war er sicher, das Geheimnis zu halten. Die beiden unten gingen ahnungslos. Sie fühlten sich selig allein in dieser weiten, verwirrten Nacht und verloren sich in ihrer wachsenden Erregung. Keine Ahnung warnte sie, dass oben im vielverzweigten Dunkel jedem ihrer Schritte gefolgt wurde und zwei Augen sie mit der ganzen Kraft von Hass und Neugier umkrallt hielten. Plötzlich blieben sie stehen. Auch Edgar hielt sofort inne und presste sich enger an einen Baum. Ihm befiel eine stürmische Angst, wie wenn sie jetzt umkehrten und vor ihm das Hotel erreichten. Wenn er sich nicht retten konnte in sein Zimmer und die Mutter es leer fand, dann war alles verloren. Dann wussten sie, dass er sie heimlich belauerte. Und er durfte nie mehr hoffen, ihnen das Geheimnis zu entreißen. Aber die beiden zögerten, offenbar in einer Meinungsverschiedenheit. Glücklicherweise war Mondlicht und er konnte alles deutlich sehen. Der Baron deutete auf einen dunklen, schmalen Seitenweg, der in das Tal hinabführte, wo das Mondlicht nicht wie hier auf der Straße einen weiten, vollen Strom rauschte, sondern nur in Tropfen und seltsamen Strahlen durchs Dickicht sickerte. »Warum will er dort hinab?« zuckte es in Edgar. Seine Mutter schien Nein zu sagen, er aber der andere sprach zu ihr. Edgar konnte an der Art seiner Gestikulation merken, wie eindringlich er sprach. Angst befiel das Kind. Was wollte dieser Mensch von seiner Mutter? Warum versuchte er, dieser Schurke, sie ins Dunkel zu schleppen? Aus seinen Büchern, die für ihn die Welt waren, kamen plötzlich lebendige Erinnerungen von Mord und Entführung, von finsteren Verbrechen. Sicherlich, er wollte sie ermorden. Und dazu hatte er ihn weggehalten, sie einsam hierher gelockt. Sollte er um Hilfe schreien, Mörder? Der Ruf saß ihm schon ganz oben in der Kehle, aber die Lippen waren vertrocknet und brachten keinen Laut heraus. Seine Nerven spannten sich vor Aufregung, kaum konnte er sich gerade halten. Erschreckt vor Angst griff er nach einem Halt, da knackte ihm ein Zweig unter den Händen. Die beiden wandten sich erschreckt um und starrten ins Dunkel. Edgar blieb stumm an den Baum gelehnt, mit angepressten Armen, den kleinen Körper tief in den Schatten geduckt. Es blieb totenstille. Aber doch, sie schienen erschreckt. »Kehren wir um«, hörte er seine Mutter sagen. Es klang geängstigt von ihren Lippen. Der Baron, offenbar selbst beunruhigt, willigte ein. Die beiden gingen langsam und eng aneinander geschmiegt zurück. Ihre innere Befangenheit war Edgars Glück. Auf allen Vieren, ganz unten im Holz, kroch er, die Hände sich blutig reißend bis zur Wendung des Waldes. Von dort lief er mit aller Geschwindigkeit, dass ihm der Atem stockte, bis zum Hotel und damit ein paar Sprüngen hinauf. Der Schlüssel, der ihn eingesperrt hatte, steckte glücklicherweise von außen. Er drehte ihn um, stürzte ins Zimmer und schon hin aufs Bett. Ein paar Minuten musste er rasten, denn das Herz schlug ungestüm an seine Brust wie ein Klöppel an die klingende Glockenwand. Dann wagte er sich auf, lehnte am Fenster und wartete, bis sie kamen. Es dauerte lange. Sie mussten sehr, sehr langsam gegangen sein. Vorsichtig spähte er aus dem umschatteten Rahmen. Jetzt kamen sie langsam daher. Mondlicht auf den Kleidern. Gespensterhaft sahen sie aus in diesem grünen Licht. Und wieder überfiel ihn das süße Grauen, ob das wirklich ein Mörder sei. Und welch furchtbares Geschehen er durch seine Gegenwart verhindert hatte. Deutlich sah er in die kreidehellen Gesichter. In dem seiner Mutter war ein Ausdruck von Verzücktheit, den er an ihr nicht kannte. Er hingegen schien hart und verdrossen, offenbar weil ihm seine Absicht misslungen war. Ganz nahe waren sie schon. Erst knapp vor dem Hotel lösten sich ihre Gestalten voneinander. Ob sie heraufsehen würden? Nein. Keiner blickte herauf. »Sie haben mich vergessen«, dachte der Knabe mit einem wilden Ingrimm, mit einem heimlichen Triumph. »Aber ich nicht euch. Ihr denkt wohl, dass ich schlafe oder nicht auf der Welt bin, aber ihr sollt euren Irrtum sehen. Jeden Schritt will ich euch überwachen, bis ich ihm, dem Schurken, das Geheimnis entrissen habe, das Furchtbare, das mich nicht schlafen lässt. Ich werde euer Bündnis schon zerreißen.« »Ich schlafe nicht.« Langsam traten die beiden in die Türe. Und als sie jetzt einer hinter dem anderen hineingingen, umschlangen sich wieder für eine Sekunde die fallenden Silhouetten als einziger schwarzer Streif schwand ihr Schatten in die erhellte Tür. Dann lag der Platz im Mondlicht wieder blank vor dem Hause, wie eine weite Wiese von Schnee. Der Überfall. Edgar trat atmend zurück vom Fenster, das Grauen schüttelte ihn. Noch nie war er in seinem Leben ähnlich Geheimnisvollem so nah gewesen. Die Welt der Aufregungen, der spannenden Abenteuer, jene Welt von Mord und Betrug aus seinen Büchern, war in seiner Anschauung immer dort gewesen, wo die Märchen waren, hart hinter den Träumen, im Unwirklichen und Unerreichbaren. Jetzt auf einmal aber schien er mitten hineingeraten in diese grauenhafte Welt, und sein ganzes Wesen wurde fieberhaft geschüttelt durch so unverhoffte Begegnung. Wer war dieser Mensch, der Geheimnisvolle, der plötzlich in ihr ruhiges Leben getreten war? War er wirklich ein Mörder, dass er immer das Entlegene suchte und seine Mutter hinschleppen wollte, wo es dunkel war? Furchtbares schien bevorzustehen. Er wußte nicht, was zu tun. Morgen, das war sicher, wollte er dem Vater schreiben oder telegrafieren. Aber konnte es nicht noch jetzt geschehen, heute Abend? Noch war ja seine Mutter nicht in ihrem Zimmer, noch war sie mit diesem verhaßten, fremden Menschen. Zwischen der inneren Tür und der äußeren, leicht beweglichen Tapetentür, war ein schmaler Zwischenraum, nicht größer als das Innere eines Kleiderschrankes. Dort, in dieser Handbreit dunkel, presste er sich hinein, um auf ihre Schritte im Gang zu lauern. Denn nicht einen Augenblick, so hatte er beschlossen, wollte er sie allein lassen. Der Gang lag jetzt um Mitternacht leer, matt nur beleuchtet von einer einzelnen Flamme. Endlich, die Minuten dehnten sich ihm fürchterlich, hörte er behutsame Schritte heraufkommen. Er horchte angestrengt. Es war nicht ein rasches Losschreiten, wie wenn jemand gerade in sein Zimmer will, sondern schleifende, zögernde, sehr verlangsamte Schritte, wie einen unendlich schweren und steilen Weg empor, dazwischen immer wieder Geflüster und ein Innehalten. Edgar zitterte vor Erregung. Waren es am Ende die beiden? Blieb er noch immer mit ihr? Das Flüstern war zu entfernt, aber die Schritte, wenn auch noch zögernd, kamen immer näher. Und jetzt hörte er auf einmal die verhaßte Stimme des Barons leise und heiser etwas sagen, das er nicht verstand. Und dann gleich die seiner Mutter in rascher Abwehr. »Nein, nicht heute, nein!« Edgar zitterte. Sie kamen näher und er mußte alles hören. Jeder Schritt gegen ihn zu tat ihm, so leise er auch war, weh in der Brust. Und die Stimme, wie hässlich schien sie ihm, diese gierig werbende, widerliche Stimme des Verhaßten. Seien Sie nicht grausam, Sie waren so schön heute Abend. Und die andere wieder, nein, ich darf nicht, ich kann nicht, lassen Sie mich los. Es ist so viel Angst in der Stimme seiner Mutter, dass das Kind erschrickt. Was will er denn noch von ihr? Warum fürchtet sie sich? Sie sind immer näher gekommen und müssen jetzt schon ganz vor seiner Tür sein. Knapp hinter ihnen steht er, zitternd und unsichtbar, eine Hand weit, geschützt nur durch die dünne Scheibe Tuch. Die Stimmen sind jetzt atemnah. Kommen Sie, Mathilde, kommen Sie. Wieder hört er seine Mutter stöhnen, schwächer jetzt, in erlahmendem Widerstand. Aber was ist dies? Sie sind ja weitergegangen im Dunkeln. Seine Mutter ist nicht in ihr Zimmer, sondern daran vorbeigegangen. Wohin schleppt er sie? Warum spricht sie nicht mehr? Hat er ihr einen Knebel in den Mund gestopft? Presst er ihr die Kehle zu? Die Gedanken machen ihn wild. Mit zitternder Hand stößt er die Türe eine Spannweite auf. Jetzt sieht er im dunkelnden Gang die beiden. Der Baron hat seiner Mutter den Arm um die Hüfte geschlungen und führt sie, die schon nachzugeben scheint, leise fort. Jetzt macht er Halt vor seinem Zimmer. Er will sie wegschleppen, erschrickt das Kind. Jetzt will er das Furchtbare tun. Ein wilder Ruck. Er schlägt die Türe zu und stürzt hinaus den beiden nach. Seine Mutter schreit auf, wie jetzt da aus dem Dunkel plötzlich etwas auf sie losstürzt, scheint in eine Ohnmacht gesunken, vom Baron nur mühsam gehalten. Der aber fühlt in dieser Sekunde eine kleine, schwache Faust in seinem Gesicht, die ihm die Lippe hart an die Zähne schlägt. Etwas, was sich katzenhaft an seinen Körper krallt. Er lässt die Erschreckte los, die rasch entflieht und schlägt blind, ehe er noch weiß, gegen wen er sich wehrt, mit der Faust zurück. Das Kind weiß, dass es das Schwächere ist, aber es gibt nicht nach. Endlich, endlich ist der Augenblick da, der lang ersehnte. All die verratene Liebe, den aufgestapelten Hass leidenschaftlich zu entladen. Er

Vor seinem Vater hatte er Angst. Der war leicht erregbar, unzugänglich und würde ihn sofort zurückschicken. Zurück aber wollte er nicht. Eher noch in die gefährliche Fremdheit des Unbekannten hinein. Ihm war, als könnte er nie mehr das Gesicht seiner Mutter sehen, ohne zu denken, dass er mit der Faust hineingeschlagen hatte. Da fiel ihm seine Großmutter ein. Diese alte, gute, freundliche Frau, die ihn von Kindheit an verzärtelt hatte, immer sein Schutz gewesen war, wenn ihm zu Hause eine Züchtigung, ein Unrecht drohte. Bei ihr in Baden wollte er sich verstecken, bis der erste Zorn vorüber war. Wollte dort einen Brief an die Eltern schreiben und sich entschuldigen. In dieser Viertelstunde war er schon so gedemütigt, bloß durch den Gedanken, allein mit seinen unerfahrenen Händen in der Welt zu stehen, dass er seinen Stolz verwünschte, diesen dummen Stolz, den ihm ein fremder Mensch mit einer Lüge ins Blut gejagt hatte. Er wollte ja nichts sein als das Kind von vordem, gehorsam, geduldig, ohne die Anmaßung, deren lächerliche Übertriebenheit er jetzt fühlte. Aber wie hinkommen nach Baden, wie stundenweit das Land überfliegen? Hastig griff er in sein kleines ledernes Portemonnaie, das er immer bei sich trug. Gott sei Dank, da blinkte es noch, das neue, goldene 20-Kronen-Stück, das ihm zum Geburtstag geschenkt worden war. Nie hatte er sich entschließen können, es auszugeben, aber fast täglich hatte er nachgesehen, ob es noch da sei, sich an seinem Anblick geweidet, daran reich gefühlt und dann immer die Münze in dankbarer Zärtlichkeit mit seinem Taschentuch blank geputzt, bis sie funkelte wie eine kleine Sonne. Aber der jähe Gedanke erschreckte ihn. Würde das genügen? Er war so oft schon in seinem Leben mit der Bahn gefahren, ohne daran auch nur zu denken, dass man dafür bezahlen musste. Oder schon gar wie viel das kosten könnte. Ob eine Krone? Oder 100? Zum ersten Male spürte er, dass es da Tatsachen des Lebens gab, an die er nie gedacht hatte. Dass all die vielen Dinge, die ihn umringten, die er zwischen den Fingern gehabt und mit denen er gespielt hatte, irgendwie mit einem eigenen Wert gefüllt waren, einem besonderen Gewicht. Er, der sich noch vor einer Stunde allwissend dünkte, war, das spürte er jetzt, an 1000 Geheimnissen und Fragen achtlos vorbeigegangen und schämte sich, dass seine arme Weisheit schon über die erste Stufe ins Leben hineinstolperte. Immer verzagter wurde er, immer kleiner seine unsicheren Schritte bis hinab zur Station. Wie oft hatte er geträumt von dieser Flucht, gedacht, ins Leben hinauszustürmen, Kaiser zu werden oder König, Soldat oder Dichter. Und nun sah er zaghaft auf das kleine helle Haus hin und dachte nur einzig daran, ob die 20 Kronen ausreichen würden, ihn bis zu seiner Großmutter zu bringen. Die Schienen glänzten weit ins Land hinaus. Der Bahnhof war leer und verlassen. Schüchtern schlich sich Edgar an die Kasse hin und flüsterte, damit niemand anderer ihn hören könnte, wie viel eine Karte nach Baden koste. Ein verwundertes Gesicht sah hinter dem dunklen Verschlag heraus. Zwei Augen lächelten hinter den Brillen auf das zaghafte Kind. »Eine ganze Karte?« »Ja«, stammelte Edgar, aber ganz ohne Stolz, mehr in Angst. Es möchte zu viel kosten. 6 Kronen! Bitte!« Erleichtert schob er das blanke, vielgeliebte Stück hin. Geld klirrte zurück, und Edgar fühlte sich mit einem Male wieder unsäglich reich. Nun, da er das braune Stück Pappe in der Hand hatte, das ihm die Freiheit verbürgte, und in seiner Tasche die gedämpfte Musik von Silber klang. Der Zug sollte in 20 Minuten eintreffen, belehrte ihn der Fahrplan. Edgar drückte sich in eine Ecke. Ein paar Leute standen am Perron, unbeschäftigt und ohne Gedanken. Aber dem Beunruhigten war, als sähen alle nur ihn an, als wunderten sich alle, dass so ein Kind schon allein fahre, als wäre ihm die Flucht und das Verbrechen an die Stirne geheftet. Er atmete auf, als endlich von Ferne der Zug zum ersten Male heulte und dann heranbrauste. Der Zug, der ihn in die Welt tragen sollte. Beim Einsteigen erst bemerkte er, dass seine Karte für die 3. Klasse galt. Bisher war er nur immer 1. Klasse gefahren. Und wiederum fühlte er, dass hier etwas verändert sei, dass es Verschiedenheiten gab, die ihm entgangen waren. Andere Leute hatte er zu Nachbarn wie bisher. Ein paar italienische Arbeiter mit harten Händen und rauen Stimmen, Spaten und Schaufel in den Händen saßen gerade gegenüber und blickten mit dumpfen, trostlosen Augen vor sich hin. Sie mussten offenbar schwer am Weg gearbeitet haben, denn einige von ihnen waren müde und schliefen im ratternden Zug, an das harte und schmutzige Holz gelehnt, mit offenem Munde. Sie hatten gearbeitet, um Geld zu verdienen, dachte Edgar, konnte sich aber nicht denken, wie viel es gewesen sein mochte. Er fühlte aber wiederum, dass Geld eine Sache war, die man nicht immer hatte, sondern die irgendwie erworben werden musste. Zum ersten Mal kam ihm jetzt zum Bewusstsein, dass er eine Atmosphäre von Wohlbehagen selbstverständlich gewohnt war und dass rechts und links von seinem Leben Abgründe tief ins Dunkel hineinklafften, an die sein Blick nie gerührt hatte. Mit einem Male bemerkte er, dass es Berufe gab und Bestimmungen, dass rings um sein Leben Geheimnisse geschart waren, nah zum Greifen und doch nie beachtet. Edgar lernte viel von dieser einen Stunde, seit er allein stand. Er begann, vieles zu sehen aus diesem engen Abteil mit den Fenstern ins Freie, und leise begann in seiner dunklen Angst etwas aufzublühen, das noch nicht Glück war, aber doch schon ein Staunen vor der Mannigfaltigkeit des Lebens. Er war geflüchtet aus Angst und Feigheit, das empfand er in jeder Sekunde, aber doch zum ersten Male hatte er selbstständig gehandelt, etwas erlebt von dem Wirklichen, an dem er bisher vorbeigegangen war. Zum ersten Male war er vielleicht der Mutter und dem Vater selbst Geheimnis geworden, wie ihm bislang die Welt. Mit anderen Blicken sah er aus dem Fenster, und es war ihm, als ob er zum ersten Male alles Wirkliche sähe, als ob ein Schleier von den Dingen gefallen sei und sie ihm nun alles zeigten, das Innere ihrer Absicht, den geheimen Nerv ihrer Tätigkeit. Häuser flogen vorbei wie vom Wind weggerissen, und er mußte an die Menschen denken, die drinnen wohnten, ob sie reich seien oder arm, glücklich oder unglücklich, ob sie auch die Sehnsucht hatten, wie er, alles zu wissen, und ob vielleicht Kinder dort seien, die auch nur mit den Dingen bisher gespielt hatten, wie er selbst. Die Bahnwächter, die mit wehenden Fahnen am Weg standen, schienen ihm zum ersten Male nicht wie bisher lose Puppen und totes Spielzeug, Dinge hingestellt von gleichgültigem Zufall, sondern er verstand, dass das ihr Schicksal war, ihr Kampf gegen das Leben. Immer rascher rollten die Räder, nun ließen die runden Serpentinen den Zug zum Tale niedersteigen, immer sanfter wurden die Berge, immer ferner, schon war die Ebene erreicht. Einmal noch sah er zurück, da waren sie schon blau und schattenhaft, weit und unerreichbar, und ihm war, als läge dort, wo sie langsam in dem nebligen Himmel sich lösten, seine eigene Kindheit. Verwirrende Finsternis. Aber dann in Baden, als der Zug hielt und Edgar sich allein auf dem Perron befand, wo schon die Lichter entflammt waren, die Signale grün und rot in die Ferne glänzten, verband sich unversehens mit diesem bunten Anblick eine plötzliche Bangnis vor der nahen Nacht. Bei Tag hatte er sich noch sicher gefühlt, denn ringsum waren ja Menschen, man konnte sich ausruhen, auf eine Bank setzen oder vor den Läden in die Fenster starren. Wie aber würde er dies ertragen können, wenn die Menschen sich wieder in die Häuser verloren, jeder ein Bett hatte, ein Gespräch und dann eine beruhigte Nacht, während er im Gefühl seiner Schuld allein herumirren musste, in einer fremden Einsamkeit. Oh, nur bald ein Dach über sich haben, nicht eine Minute mehr unter freiem, fremden Himmel stehen. Das war sein einzig klares Gefühl. Hastig ging er den wohlbekannten Weg, ohne nach rechts und links zu blicken, bis er endlich vor die Villa kam, die seine Großmutter bewohnte. Sie lag schön an einer breiten Straße, aber nicht frei den Blicken dargeboten, sondern hinter Ranken und Efeu eines wohlbehüteten Gartens. Ein Glanz hinter einer Wolke von Grün, ein weißes, altväterisch freundliches Haus. Edgar spähte durch das Gitter wie ein Fremder. Innen regte sich nichts, die Fenster waren verschlossen. Offenbar waren alle mit Gästen rückwärts im Garten. Schon berührte er die kühle Klinke, als ein seltsames geschah. Mit einem Male schien ihm das, was er sich jetzt seit 2 Stunden so leicht, so selbstverständlich gedacht hatte, unmöglich. Wie sollte er eintreten? Wie sie begrüßen? Wie diese Fragen ertragen und wie beantworten? Wie diesen ersten Blick aushalten, wenn er berichten musste, dass er heimlich seiner Mutter entflohen sei? Und wie gar das Ungeheuerliche seiner Tat erklären? die er selbst schon nicht mehr begriff. Innen ging jetzt eine Tür. Mit einem Male befiel ihn eine törichte Angst, es möchte jemand kommen, und er lief weiter, ohne zu wissen, wohin. Vor dem Kurpark hielt er an, weil er dort dunkel sah und keine Menschen vermutete. Dort konnte er sich vielleicht niedersetzen und endlich ruhig denken, ausruhen und über sein Schicksal klar werden. Schüchtern trat er ein. Vorne brannten ein paar Laternen und gaben den noch jungen Blättern einen gespenstigen Wasserglanz von durchsichtigem Grün. Weiter rückwärts aber, wo er den Hügel niedersteigen musste, lag alles wie eine einzige dumpfe, schwarze, gärende Masse in der wirren Finsternis einer verfrühten Frühlingsnacht. Edgar schlich scheu an den paar Menschen vorbei, die hier unter dem Lichtkreis der Laternen plaudernd oder lesend saßen. Er wollte allein sein. Aber auch droben, in der schattenden Finsternis der unbeleuchteten Gänge, war keine Ruhe. Alles war da erfüllt von einem leisen, lichtscheuen Rieseln und Reden, das vielfach gemischt war mit dem Atem des Windes zwischen den biegsamen Blättern, dem Schlürfen ferner Schritte, dem Flüstern verhaltener Stimmen mit irgendeinem wollüstigen, seufzenden, angstvoll stöhnenden Getön, das von Menschen und Tieren und der unruhig schlafenden Natur gleichzeitig ausgehen mochte. Es war eine gefährliche Unruhe, eine geduckte, versteckte und beängstigende, rätselhafte, die hier atmete, irgendein unterirdisches Wühlen im Wald, das vielleicht nur mit dem Frühling zusammenhing. Das ratlose Kind aber seltsam verängstigte. Er presste sich ganz klein auf eine Bank hin, in dieses abgründige Dunkel, und versuchte nun zu überlegen, was er zu Hause erzählen sollte. Aber die Gedanken glitten ihm glitschig weg, ehe er sie fassen konnte. Gegen seinen eigenen Willen musste er immer nur lauschen und lauschen auf das gedämpfte Tönen, die mystischen Stimmen des Dunkels. Wie furchtbar diese Finsternis war, wie verwirrend und doch wie geheimnisvoll schön. Waren es Tiere oder Menschen oder nur die gespenstige Hand des Windes, die all dieses Rauschen und Knistern, dieses Surren und Locken ineinander webte? Er lauschte, es war der Wind, der unruhig durch die Bäume schlich, aber jetzt sah es deutlich auch Menschen, verschlungene Paare, die von unten von der hellen Stadt heraufkamen und die Finsternis mit ihrer rätselhaften Gegenwart belebten. Was wollten sie? Er konnte es nicht begreifen. Sie sprachen nicht miteinander, denn er hörte keine Stimmen. Nur die Schritte knirschten unruhig im Kies, und hier und da sah er in der Lichtung ihre Gestalten flüchtig wie Schatten vorüberschweben, immer aber so in eins verschlungen, wie er damals seine Mutter mit dem Baron gesehen hatte. Dieses Geheimnis, das große, funkelnde und verhängnisvolle, es war also auch hier. Immer näher hörte er jetzt Schritte herankommen und nun auch ein gedämpftes Lachen. Angst befiel ihn, die Nahenden möchten ihn hier finden, und noch tiefer ins Dunkel drückte er sich hinein. Aber die beiden, die jetzt durch die undurchdringliche Finsternis den Weg herauftasteten, sahen ihn nicht. Verschlungen gingen sie vorbei. Schon atmete Edgar auf, da stockte plötzlich ihr Schritt knapp vor seiner Bank. Sie pressten die Gesichter aneinander. Edgar konnte nichts deutlich sehen, er hörte nur, wie ein Stöhnen aus dem Munde der Frau brach. Der Mann heiße, wahnsinnige Worte stammelte, und irgendein schwüles Vorgefühl durchdrang seine Angst mit einem wollüstigen Schauer. Eine Minute blieben sie so. Dann knirschte wieder der Kies unter ihren weiter wandernden Schritten, die dann bald in der Finsternis verklangen. Edgar schauerte zusammen. Das Blut stürzte ihm jetzt wieder in die Adern zurück, heißer und wärmer als zuvor, und mit einem Male fühlte er sich unerträglich einsam in dieser verwirrenden Finsternis. Urmächtig kam das Bedürfnis über ihn nach irgendeiner befreundeten Stimme, einer Umarmung, nach einem hellen Zimmer, nach Menschen, die er liebte. Ihm war, als wäre die ganze ratlose Dunkelheit dieser wirren Nacht nun in ihn gesunken und zersprengte ihm die Brust. Er sprang auf. Nur heim, heim! Irgendwo zu Hause sein, im warmen, im hellen Zimmer, in irgendeinem Zusammenhang mit Menschen. Was konnte ihm denn geschehen? Sollte man ihn schlagen und beschimpfen? Er fürchtete nichts mehr, seit er dieses Dunkel gespürt hatte. Und die Angst vor der Einsamkeit. Es trieb ihn vorwärts, ohne dass er sich spürte. Und plötzlich stand er neuerdings vor der Villa, die Hand wieder an der kühlen Klinke. Er sah, wie jetzt die Fenster erleuchtet durch das Grün glimmerten, sah in Gedanken hinter jeder hellen Scheibe den vertrauten Raum mit seinen Menschen darin. Schon dieses Nahsein gab ihm Glück. Schon dieses erste beruhigende Gefühl, dass er nah sei zu Menschen, von denen er sich geliebt wußte. Und wenn er noch zögerte, so war es nur, um dieses Vorgefühl inniger zu genießen. Da schrie hinter ihm eine Stimme mit gellem Erschrecken: »Edgar, da ist er ja!« Das Dienstmädchen seiner Großmama hatte ihn gesehen, stürzte auf ihn los und fasste ihn bei der Hand. Die Türe wurde ihnen aufgerissen, bellend sprang ein Hund an ihm empor, aus dem Hause kam man mit Lichtern, er hörte Stimmen, mit Jubel und Schreckrufen, einen freudigen Tumult von Schreien und Schritten, die sich näherten, Gestalten, die er jetzt erkannte, vorerst seine Großmutter, mit ausgestreckten Armen und hinter ihr, er glaubte zu träumen, seine Mutter. Mit verweinten Augen, zitternd und verschüchtert, stand er selbst inmitten dieses heißen Ausbruchs überschwänglicher Gefühle, unschlüssig, was er tun, was er sagen sollte, und selber unklar, was er fühlte, Angst oder Glück. Der letzte Traum, das war so geschehen, man hatte ihn hier längst schon gesucht und erwartet. Seine Mutter, trotz ihres Zornes erschreckt durch das rasende Wegstürzen des erregten Kindes, hatte ihn am Semmering suchen lassen. Schon war alles in furchtbarster Aufregung und voll gefährlicher Vermutungen, als ein Herr die Nachricht brachte, er habe das Kind gegen 3 Uhr am Bahnschalter gesehen. Dort erfuhr man rasch, dass Edgar eine Karte nach Baden genommen hatte, und sie fuhr, ohne zu zögern, ihm sofort nach. Telegramme nach Baden und Wien an seinen Vater liefen ihr voran, Aufregung verbreitend, und seit 2 Stunden war alles in Bewegung nach dem Flüchtigen. Jetzt hielten sie ihn fest, aber ohne Gewalt. In einem unterdrückten Triumph wurde er hineingeführt ins Zimmer. Aber wie seltsam war ihm dies, dass er alle die harten Vorwürfe, die sie ihm sagten, nicht spürte, weil er in ihren Augen doch die Freude und die Liebe sah. Und sogar dieser Schein, dieser geheuchelte Ärger dauerte nur einen Augenblick, dann umarmte ihn wieder die Großmutter mit Tränen. Niemand sprach mehr von seiner Schuld, und er fühlte sich von einer wundervollen Fürsorge umringt. Da zog ihm das Mädchen den Rock aus und brachte ihm einen wärmeren. Da fragte ihn die Großmutter, ob er nicht Hunger habe oder irgendetwas wollte. Sie fragten und quälten ihn mit zärtlicher Besorgnis, und wie sie seine Befangenheit sahen, fragten sie nicht mehr. Wollüstig empfand er das so missachtete und doch entbehrte Gefühl, wieder ganz Kind zu sein. Und Scham befiel ihn über die Anmaßung der letzten Tage, all dies entbehren zu wollen, es einzutauschen für die trügerische Lust einer eigenen Einsamkeit. Nebenan klingelte das Telefon, er hörte die Stimme seiner Mutter, hörte einzelne Worte: »Edgar, zurück, herkommen, letzter Zug«, und wunderte sich, dass sie ihn nicht wild angefahren hatte, nur umfasst mit so merkwürdig verhaltenem Blick. Immer wilder wurde die Reue in ihm, und am liebsten hätte er sich hier all der Sorgfalt seiner Großmutter und seiner Tante entwunden und wäre hineingegangen, sie um Verzeihung zu bitten, ihr ganz in Demut, ganz allein zu sagen, er wolle wieder Kind sein und gehorchen. Aber als er jetzt leise aufstand, sagte die Großmutter leise erschreckt: »Wohin willst du?« Da stand er beschämt, sie hatten schon Angst für ihn, wenn er sich regte. Er hatte sie alle verschreckt. Nun fürchteten sie, er wolle wieder entfliehen. Wie würden sie begreifen können, dass niemand mehr diese Flucht bereute als er selbst? Der Tisch war gedeckt und man brachte ihm ein eiliges Abendessen. Die Großmutter saß bei ihm und wandte keinen Blick. Sie und die Tante und das Mädchen schlossen ihn in einen stillen Kreis, und er fühlte sich von dieser Wärme wundersam beruhigt. Nur dass seine Mutter nicht ins Zimmer trat, machte ihn wirr. Wenn sie hätte ahnen können, wie demütig er war, sie wäre bestimmt gekommen. Da ratterte draußen ein Wagen und hielt vor dem Haus. Die anderen schreckten so sehr auf, dass auch Edgar unruhig wurde. Die Großmutter ging hinaus, Stimmen flogen laut hin und her durch das Dunkel, und auf einmal wusste er, dass sein Vater gekommen war. Scheu merkte Edgar, dass er jetzt wieder allein im Zimmer stand. Und selbst dieses kleine Alleinsein verwirrte ihn. Sein Vater war streng, war der Einzige, den er wirklich fürchtete. Edgar horchte hinaus. Sein Vater schien erregt zu sein, er sprach laut und geärgert. Dazwischen klangen begütigend die Stimmen seiner Großmutter und der Mutter. Offenbar wollten sie ihn milder stimmen, aber die Stimme blieb hart. hart wie die Schritte, die jetzt herankamen, näher und näher, nun schon im Nebenzimmer waren, knapp vor der Türe, die jetzt aufgerissen wurde. Sein Vater war sehr groß und unsäglich klein, fühlte sich jetzt Edgar vor ihm, wie er eintrat, nervös und anscheinend wirklich im Zorn. »Was ist dir eingefallen, du Kerl, davonzulaufen? Wie kannst du deine Mutter so erschrecken?« Seine Stimme war zornig und in den Händen eine wilde Bewegung. Hinter ihm war mit leisem Schritt jetzt die Mutter hereingetreten. Ihr Gesicht war verschattet. Edgar antwortete nicht. Er hatte das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Aber doch, wie sollte er das erzählen, dass man ihn betrogen hatte und geschlagen? Würde er es verstehen? »Nun, kannst du nicht reden? Was war los?« »Du kannst es ruhig sagen. War dir etwas nicht recht?« »Man muss doch einen Grund haben, wenn man davonläuft. Hat dir jemand etwas zuleide getan?« Edgar zögerte. Die Erinnerung machte ihn wieder zornig. Schon wollte er anklagen. Da sah er, und sein Herz stand still dabei, wie seine Mutter hinter dem Rücken des Vaters eine sonderbare Bewegung machte, eine Bewegung, die er erst nicht verstand. Aber jetzt sah sie ihn an. In ihren Augen war eine flehende Bitte, und leise, ganz leise, hob sie den Finger zum Mund im Zeichen des Schweigens. Da brach, das Kind fühlte es, plötzlich etwas Warmes, eine ungeheure, wilde Beglückung durch seinen ganzen Körper. Er verstand, dass sie ihm das Geheimnis zu hüten gab, dass auf seinen kleinen Kinderlippen ein Schicksal lag. Und wilder, jauchzender Stolz erfüllte ihn, dass sie ihm vertraute. Jäh überkam ihn ein Opfermut, ein Wille, seine eigene Schuld noch zu vergrößern, um zu zeigen, wie sehr er schon Mann war. Er raffte sich zusammen. »Nein, nein, es war kein Anlass. Mama war sehr gut zu mir, aber ich war ungezogen. Ich habe mich schlecht benommen, und da bin ich davongelaufen, weil ich mich gefürchtet habe.« Sein Vater sah ihn verdutzt an. Er hatte alles erwartet, nur nicht dieses Geständnis. Sein Zorn war entwaffnet. »Na, wenn es dir leid tut, dann ist schon gut. Dann will ich heute nichts mehr darüber reden. Ich glaube, du wirst es dir ein anderes Mal doch überlegen, dass so etwas nicht mehr vorkommt.« Er blieb stehen und sah ihn an. Seine Stimme wurde jetzt milder. »Wie blass du aussiehst, aber mir scheint, du bist schon wieder größer geworden. Ich hoffe, du wirst solche Kindereien nicht mehr tun. Du bist ja wirklich kein Bub mehr und könntest schon vernünftig sein.« Edgar blickte die ganze Zeit über nur auf seine Mutter. Ihm war, als funkelte etwas in ihren Augen. Oder war dies nur der Widerschein der Flamme? Nein, es glänzte dort feucht und hell, und ein Lächeln war um ihren Mund, das ihm Dank sagte. Man schickte ihn jetzt zu Bett, aber er war nicht traurig darüber, dass sie ihn allein ließen. Er hatte ja so viel zu überdenken, so viel Buntes und Reiches. All der Schmerz der letzten Tage verging in dem gewaltigen Gefühl des ersten Erlebnisses. Er fühlte sich glücklich in einem geheimnisvollen Vorgefühl künftiger Geschehnisse. Draußen rauschten im Dunkel die Bäume in der verfinsterten Nacht, aber er kannte kein Bangen mehr. Er hatte alle Ungeduld vor dem Leben verloren, seit er wusste, wie reich es war. Ihm war, als hätte er es zum ersten Mal heute nackt gesehen, nicht mehr verhüllt von tausend Lügen der Kindheit, sondern in seiner ganzen wollüstigen, gefährlichen Schönheit. Er hatte nie gedacht, dass Tage so vollgepresst sein konnten vom vielfältigen Übergang des Schmerzes und der Lust. Und der Gedanke beglückte ihn, dass noch viele solcher Tage ihm bevorständen. Ein ganzes Leben warte ihm, sein Geheimnis zu entschleiern. Eine erste Ahnung der Vielfältigkeit des Lebens hatte ihn überkommen. Zum ersten Male glaubte er, das Wesen der Menschen verstanden zu haben, dass sie einander brauchten, selbst wenn sie sich feindlich schienen. Und dass es sehr süß sei, von ihnen geliebt zu werden. Er war unfähig, an irgendetwas oder irgendjemanden mit Hass zu denken. Er bereute nichts, und selbst für den Baron, den Verführer, seinen bittersten Feind, fand er ein neues Gefühl der Dankbarkeit, weil er ihm die Tür aufgetan hatte zu dieser Welt der ersten Gefühle. Das war alles sehr süß. und schmeichlerisch nun im Dunkel zu denken, leise schon verworren mit Bildern aus Träumen. Und beinahe war es schon Schlaf. Da war ihm, als ob plötzlich die Türe ginge und leise etwas käme. Er glaubte sich nicht recht, war auch schon zu schlafbefangen, um die Augen aufzutun. Da spürte er atmend über sich ein Gesicht, weich, warm und mild das seine streifen, und wußte, daß seine Mutter es war, die ihn jetzt küßte und ihn mit der Hand übers Haar fuhr. Er fühlte die Küsse und fühlte die Tränen, sanft die Liebkosung erwidernd, und nahm es nur als Versöhnung, als Dankbarkeit für sein Schweigen. Erst später, viele Jahre später, erkannte er in diesen stummen Tränen ein Gelöbnis der alternden Frau, dass sie von nun ab nur ihm, nur ihrem Kinde gehören wollte. Eine Absage an das Abenteuer, ein Abschied von allen eigenen Begehrlichkeiten. Er wußte nicht, dass auch sie ihm dankbar war, aus einem unfruchtbaren Abenteuer gerettet zu sein und ihm nun mit dieser Umarmung die bittersüße Last der Liebe für sein zukünftiges Leben wie ein Erbe überließ. All dies verstand das Kind von damals nicht, aber es fühlte, dass es sehr beseligend sei, so geliebt zu sein, und dass es durch diese Liebe schon verstrickt war mit dem großen Geheimnis der Welt. Als sie dann die Hand von ihm ließ, die Lippen sich den seinen entwandten und die leise Gestalt entrauschte, blieb noch ein warmes Zurück, ein Hauch über seinen Lippen. Und schmeichlerisch flog ihn Sehnsucht an, oft noch solche weiche Lippen zu spüren und so zärtlich umschlungen zu werden. Aber dieses ahnungsvolle Vorgefühl des so ersehnten Geheimnisses war schon umwölkt vom Schatten des Schlafes. Noch einmal zogen all die Bilder der letzten Stunden farbig vorbei. Noch einmal blätterte sich das Buch seiner Jugend verlockend auf. Dann schlief das Kind ein, und es begann der tiefere Traum seines Lebens.